nass, floh ich unter das Vordach des Fachgeschäfts. Vom Himmel goss ein Bach, ich schätz, es war halb acht, als mich Anna ansah, anlachte. Und ich dachte, komm schon, sprich sie an. Denn sie sprach mich an, die Kleidung ganz durchnässt, klebte an ihr fest. Die Tasche in der Hand stand sie an der Wand. Die dunklen Augen funkten wie eine Nacht in Asien. Strähnen im Gesicht nehmen mir die Sicht. Mein Herz klopft, die Nase tropft, ich schäme mich, benehme mich dämlich, benehmlich eher schüchtern. Mein Name ist Anna, sagte sie sehr nüchtern, ich fing an zu flüstern. Ich bin Max aus dem Schoß der Kuriose, doch so eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose, macht mich lächerlich, doch sie lächelte. Sie, der Anna, war ein Hip-Hop-Fan, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegneten, kann mich nicht ablenken, nass bis auf die Haut, so stand sie da, um uns war's laut und wir kamen uns nah. Anna, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken, nass bis auf die Haut, so stand sie da. Plitsch, platsch, fiel ein Regen wie die Sintflut, das Vordach, die Insel, wir waren wie Strandgut. Ich fand Mut, bin selbst überrascht über das Selbstverständnis meines Geständnis. Anna, ich fänd es schön, mit dir auszugehen, könnt mich dran gewöhnen, dich öfters zu sehen. Anna zog mich an sich mach ich das nicht. Spüre ihre süßen Küsse, wie sie mein Gesicht liebkost. Was geschieht bloß, lass mich nicht los, Anna, ich lieblos. Noch dich, andere sind lieblos. Du bist wie Vinyl für meinen DJ, wie Dialektik für Hegel, Pinsel für Picasso, für Philippe Schlagzeug Schlegel. Anna, wie war das nur bei Dada? Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegneten, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da, um uns war's laut und wir kamen uns nah. Anna, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da, A-N-N-A. Sie gab mir den Abschiedskuss, denn dann kam der Bus. Sie sagte, Max, ich muss, die Türe schloss, es goss, ich ging zu Fuß, bin konfus, fast gerannt. Anna, mein Verstand, ich fand an Anna allerhand. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie es mich trifft. Komik ist Tragik in Spiegelschrift, A-N-N-A. Von hinten wie von vorne, dein Name sei gesegnet. Ich denk an dich, immer wenn es regnet. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegneten, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da, um uns war's laut und wir kamen uns nah. Anna, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Ah.